à la mode. Einfach wunderbar. Ich dachte, er spielt Spinett. Ich hörte ihn, als er 7 war. Damals war er so adrett. Schön ist er nicht. Doch er kann etwas. Und das. Über ihn spricht schon tut wie. Ein Flachsfliege. Ross. Frische Ross. Ein zartes Ross. Mozart Wiesberg. Als Pianist akzeptiere ich ihn ihm gleich. Doch er kann nicht kommen. Manche Gönnerin sein Stern geht auf. Er ist bei Hof gern gesehen. Freies Spiel, Sporttalent, am 16, Sextalent, Mozart ist verrückt. Doch was heißt es schon hier? In wen? Wo man vor einem Messer steht, in deinen Rücken die Hände dir küsst. Hier! Wo man alles verzeiht und nicht, dass irgendwer hier erfolgreich ist. Was heißt das schon in wem? Wo man leidet an allem, was schön ist, weil jeder dann eins da frisst. Nur tote Künstler sind verdient hier mit mir. Nicht ohne Grund ist er stellungslos. Frei ist Fred, auch wenn der Kaiser ihn schätzt. Es hält ihn auf. Sein Selbstgefühl ist schon viel zu groß. Ist klein. Jeder sucht sich seinen Platz.